Ja, wir befinden uns im Jahr 2024 und haben heute für die nächsten 4 Jahre zumindest den letzten Tag im Februar, einen Donnerstag. Und ich darf alle herzlich willkommen heißen, die sich hier eingeschaltet haben. Nun, was machen wir heute? Ja, wir waren das letzte Mal dabei zu erörtern, wie man die Bevölkerung in gespalteten Ländern, wie die Länder der G7-Berge bei den G7-Zwergen wieder vereinen kann. Und das geht, indem man sie zur Wurzel führt, zur Wurzel eines Problems. Und die Reise auf dem Weg dahin nennt man die Reise nach Jerusalem. Das ist ein Kinderspiel eigentlich und im Englischen heißt es Musical Chairs und begeht sich ungefähr so. Eine Musik spielt auf, man hat Stühle im Raum stehen, alle laufen um diese Stühle herum, aber es ist ein Stuhl zu wenig. Und in dem Moment, wo die Musik aufhört, müssen sich alle setzen, naja gut, und dann bleibt halt einer übrig. Und derjenige, der jetzt übrig bleibt, der muss ausscheiden. Ein weiterer Stuhl wird entfernt. Die Verbliebenen im Spiel müssen bei der nächsten Musik wieder anfangen, um die Stühle zu laufen. Wenn die Musik aufhört zu spielen, setzen sich alle hin und irgendeiner bleibt natürlich dann wieder stehen, weil ja, wie gesagt, ein Stuhl immer zu wenig ist. Und am Ende gewinnt halt der Letzte, der da noch zu sitzen kommt, wenn nur noch ein Stuhl dasteht. Und das nennt man im Deutschen Reise nach Jerusalem. Wenn ihr mal in der Q-Nachrichtendatenbank bei quag.news, also quagg.news, den Suchbegriff Symbolism will be their downfall eingebt, auf Deutsch Symbolismus wird ihr Niedergang sein, dann bekommt ihr 13 Q-Nachrichten. Allein schon die Zahl 13 ist sehr interessant, denn wer sich mal die Pyramide auf dem Dollar hinten angeguckt hat, die mit dem allsehenden Auge oben, der wird feststellen, das sind ja 13 Stufen. Und es gibt 13 Herrscherfamilien, die diese Erde beherrschen. Und Joe Biden wurde 13 Minuten vor der gültigen Zeit ins Amt eingeführt, also inauguriert, wie das im Amerikanischen heißt, inaugurated. 13 Minuten zu früh, das heißt um 11.47 Uhr anstatt um 12 Uhr. Und immer wieder taucht diese 13 da auf. Die steht, wie gesagt, für diese 13 Hierarchien und 13 Blutlinien oder Stammbäume oder Familien der Eliten, die uns hier versklaven. Nun, wenn ihr diese 13 Q-Nachrichten mal durchguckt, da steht da schon einiges und es gibt auch Bildchen dabei. Und da seht ihr, dass zum Beispiel die Zeichen, die für den Kommunismus stehen, also Sichel und Hammer, auch im Zusammenhang mit dem Vatikan auftauchen und ähnliche Dinge. Also das sind eine ganze Reihe von Sachen, die schon in diesen 13 Q-Nachrichten quasi bildhaft dargestellt sind. Naja, aber es gibt noch natürlich weit, weit mehr. Und warum habe ich das gesagt mit der Reise nach Jerusalem oder diesem Kinderspiel Musical Chairs? Nun, wir sehen im Moment eine Art Sterben. Wichtige Persönlichkeiten geben den Löffel ab. Und das erinnert so ein bisschen an diese Reise nach Jerusalem. Ja? Einer bleibt übrig und der gibt den Löffel ab. Und wir sehen, dass das nicht unwichtige Persönlichkeiten sind, sondern die sind in diesen, ja, man könnte sagen 13 Stufen da, in diesen Hierarchien von unterdrückenden Eliten auf ziemlich hohem Niveau angesiedelt. Nun, das ist jetzt dieser Tage mit dem Jakob Rothschild passiert. Allerdings denke ich nicht, dass der erst heute gestorben ist und ich denke auch nicht, dass das im genauen Alter von 87 Jahren war. Okay, 8 plus 7 sind 15, die Tarotkarte für den Tod ist die 15. Nur am Rande bemerkt, ich bin kein Tarot-Spezialist. Allerdings wurde mir das gesagt. Und so sieht man das auch da. viel Symbolismus dahinter steckt. Wann, kann man sagen, war die Macht der Rothschilds gebrochen? Nun, wer hätte denn vor, sagen wir mal, 20, 30 Jahren überhaupt gewusst, wer das ist, wenn der Name aufgetaucht wäre? Und der ist nicht aufgetaucht. Der ist nirgendwo in der Presse aufgetaucht, der ist nirgendwo in den Fernsehsendern aufgetaucht, der ist auch in den sozialen Medien nicht aufgetaucht. Der war eigentlich von der Bildfläche weg. Und dann begann der irgendwann aufzutauchen. Ja, so vor 10 Jahren etwa. Da begann man eher schon in diese Richtung zu sprechen. Und plötzlich tauchte dieser Name auf. Und ihr könnt davon ausgehen, dass in dem Moment, wo dieser Name in der Öffentlichkeit auftauchte, die Macht derer, die ganze Zeit verhindert haben, dass ihr Name da auftaucht, schon gebrochen war. Und das zeigt auch, dass dieser Plan, der da abgearbeitet wird, schon lange bevor Donald Trump Präsident wurde, im Jahr 2017, angefangen hat, in der Öffentlichkeit sichtbar zu werden. Schon da wurde eine Ebene nach der anderen abgeräumt. Und zwar von oben nach unten. Man hat die Top-Ebenen abgeräumt. Aber das noch nicht sichtbar gemacht. Es ist noch nicht sichtbar geworden, dass man von oben abgebaut hat. Also wenn man einen Baum fällen will, dann sägt man ihn manchmal unten ab. Insbesondere dann, wenn man sagt, okay, es ist Platz genug da. Ein guter Baumfäller kann bestimmen, in welche Richtung der Baum fällt und notfalls das auch mit Stricken definieren, wo der hinfällt. Und wenn genug Platz da ist, dann braucht man den Baum nicht in Teilen zu zerschneiden und von oben abzubauen, sondern fällt ihn einfach, indem er ihn kurz oberhalb der Wurzel abschneidet und dann fällt er in die gewünschte Richtung und wenn da nichts steht oder was kaputt gehen kann, und dann ist es das. Aber wenn der jetzt zwischen Wohngebäuden steht und keine Richtung hat, in die er wirklich fallen könnte, dann muss man ihn von oben quasi etagenweise abnehmen. Dann geht man erstmal die oberen Äste und schneidet den runter und arbeitet sich dann in 3-4 Meter Etagen nach unten, bis dann also nur noch der Stamm steht. Und den kann man dann als allerletztes umlegen. Das heißt, wenn wir jetzt daran denken, dass ja unsere Welt so geartet ist, dass man da keine Zerstörung möchte und möglichst wenig Blut vergießen, keine Konflikte, die wirklich dramatisch dann Menschenleben kosten, dann muss man das so machen. Man muss es von oben abräumen, etagenweise, stufenweise, sodass die niedrigeren Etagen nicht merken, dass da ein Krieg besteht und ihre Vorgesetzten quasi schon aus dem Spiel genommen sind, sonst hätten die sich ja gewehrt. Und sonst wären die ja aufständisch geworden und hätten Kriegshandlungen begehen können oder sogar Todmannsschalter in Bewegung setzen können und irgendwelche Dinge machen können, die dann diese Welt in Brand gesetzt hätten. Und das musste vermieden werden. Und das hat man auch genau so gemacht. Und dabei aber immer verborgen, was da jetzt schon abgebaut war. Das ist jetzt natürlich mit dem Beispiel des Baums, der von oben abgeräumt wird, nicht wirklich so mehr übereinstimmend, weil den kann man nicht so abbauen, dass es niemandem auffällt. Aber die Geschichte, dass man diese Hierarchie abgebaut hat, da konnte man das so machen, dass es niemandem auffällt. Weil ja die Namen ohnehin alle unbekannt waren und die große Öffentlichkeit sowieso nicht wusste, wer hinter welchem Namen steckt. Und das sind Namen, die würde keiner wissen, wo die hingehören. Und deswegen konnte man das also machen. Und ich denke, man hat damals auch schon den Jakob Rothschild aus dem Verkehr gezogen und andere Rothschilds. Ja, diese Rothschilds, die sind oberhalb der Ebene, wo die englische Königin oder der Vatikan ihre Machtstrukturen haben. Das heißt, das waren die Lenker des Vatikan, Lenker der City of London, Lenker des Hauses Windsor Mountbatten oder Mountbatten Windsor, je nachdem wie rum. Und man hat das immer so gemacht, dass man also eine Ebene ausräumt, aber der nächst tieferen das noch gar nicht sagt, die immer noch im Glauben belässt, dass da die obere Ebene noch funktioniert. Die hat man ersetzt, was in dem Fall natürlich sehr leicht war, weil diese Rothschilds, die sind irgendwo persönlich aufgetreten. Die haben sich immer verdeckt gehalten und haben ihre Gesichter und Namen nicht in der Öffentlichkeit blicken lassen. Wer sich noch ein bisschen zurückerinnern kann, der mag in Erinnerung haben, dass es oft davon die Rede war, irgendwelche hohen Politiker und auch der Papst, die reisen da in den Südatlantik auf eine Rothschild-Insel. Und ich habe das ja schon mal in Podcasts besprochen. Die haben sich da ihre Marschrichtungen abgeholt, ihre Marching Orders, also ihre Marschbefehle für die nächste Zeit, insbesondere dann, wenn irgendwelche wichtigen Umbrüche organisiert werden mussten und Neuheiten eingerichtet werden mussten. Und das ist insbesondere nach 9/11 der Fall gewesen. 9/11 war quasi der Eingangsgong-Schlag, um diese New World Order, diese NWO, die eigentlich Nimrod-Weltordnung ist, einzuläuten. Und da begann das Ganze ziemlich volatil zu werden und dann sind die sehr häufig da in den Südatlantik gereist, haben sich dort ihre Marschbefehle abgeholt. Aber dabei wahrscheinlich, das ist meine Vermutung, diese Rothschilds da auch nie wirklich persönlich zu Gesicht bekommen, sondern die wurden durch Herolde und durch anonyme Konferenzen, ja, hinter irgendwelchen Vorhängen oder wo man bestenfalls noch eine Stimme gehört hat, dunkle Bildschirme, quasi ein Zoom-Meeting mit dunklen Bildschirmen, ja, so kann man sich das vielleicht am besten vorstellen, wurden die gebrieft, wurden die eingeführt in die Marschbefehle, die sie dann zu befolgen hatten. Und die sind dann zurückgereist und haben ihren jeweiligen Untergebenen, in der Politik wären das die Parteien und in Koalitionen dann die übrigen Parteiführer dieser Koalitionsparteien, diese Marschbefehle weitergegeben und das jeweils dann so organisiert, dass das bis runter in die untersten Stufen dieser pyramidalen Ordnung vordrängt und jeder dann nur genau das weiß, was er wissen muss, um das Ganze funktionsfähig zu halten. Deswegen konnten die damals schon die Rothschild eben rausnehmen und die anderen sind immer noch in den Südatlantik gepilgert und haben sich ihre Marschbefehle geholt und gar nicht gemerkt, dass die oberste Ebene schon längst weggenommen war und die Befehle von wo ganz anders herkamen. Die mögen das dann irgendwann begriffen haben, weil die Befehle, wenn man die umgesetzt hat, hat das Ganze nicht mehr so wirklich richtig funktioniert, sondern da gab es plötzlich Friktionen und Sand im Getriebe und irgendwelche merkwürdigen Sachen. Aber die haben sich keinen sehr großen Reim drauf machen können, denn ihr dürft nicht vergessen, diese Stammbäume, die sind sehr inzestiös. Ja, die wollten ja ihren Machterhalt da befestigen und haben deswegen nicht außerhalb ihrer eigenen Reihe und Riege da geehelicht. Alles schön beisammenhalten. Das ist übrigens eines der grundlegendsten Gesetze im Hause Rothschild. Also schon dieser Gründer des Hauses Rothschild, dieser Amschel Mayer Bauer, der in dem Judengässle Nummer 10, glaube ich, war es in Frankfurt, da sein Geschäft hatte und mit dem König von Frankfurt, mit dem Hessenkönig da seine Geschäfte machte, der hat schon damals eine Art Familienordnung erlassen und genau festgelegt, wer wann welche Führung übernimmt in dieser Erbnachfolge und vor allem, wie die untereinander heiraten müssen, damit das Familienvermögen zusammenbleibt. Das hat natürlich den Effekt, dass die verblöden, dass die ausmändeln, wie man das sagt. Also diese inzestiöse Vorgehensweise, die hat über lange Strecken den Effekt, dass die Intelligenz verloren geht. Und deswegen mag das so sein, dass die irgendwann gemerkt haben, ups, das funktioniert gar nicht mehr so, aber einen richtigen Reim drauf machen konnten sie nicht. Woran ihr das auch feststellen könnt, ist, dass die immer kollektivistisch reden. Die reden immer von wir und wir müssen und unsere Demokratie und unsere Weltordnung und unsere Welt und uns und wir. Das heißt, diese Pronomen in der ersten Person, Plural, die haben eine Bedeutung. Ja? Die sind nur als Gruppe stark. Als Einzelne haben sie zu wenig Licht auf der Kerze, um überhaupt irgendwas machen zu können. Die müssen zusammenhalten. Anders funktioniert's nicht. Der Einzige, der meines Wissens da immer ausgeschert ist, ist Barack Hussein Obama. In jeder Rede hat er das Pronomen I und me ja in einer Unzahl benutzt, wie kaum ein anderer. Und nie von we and us geredet, sondern also nie von wir und uns, sondern immer nur von ich und mir. Immer nur erste Person. Und zwar im Singular benutzt. Nun, das ist dieses etwas übersteigerte Ego, das er da zu Tage hat treten lassen. Aber all die anderen haben sich immer an dieses Wir und uns und unsere Weltordnung und unsere Demokratie gehalten. Naja, und jetzt ist die nächste Etage unten drunter dran. Wir haben ja angekündigt bekommen, dass der Mai für den Papst sehr unfreundlich wird und auch noch andere Dinge da passieren. Also man merkt, jetzt geht das eine Etage tiefer. Jetzt werden die ersten Gesichter ins Feld geführt, die man ja so kennt, die man aus dem TV-Medium Rummel und aus dem Gazetten-Medium Rummel kennt. Da sind jetzt auch schon einige verschwunden und andere sind dann nachgerückt, aber die sind jetzt auch am Verschwinden. Irgendwelche Königshäuser, da sterben die Leute. Oder ihre Todeserwartung wird angekündigt, wie die bei König Charles III. Und das läutet jetzt die Phase ein, wo also die Finanzkräfte ins Wanken geraten. Ja, wer hat denn, zumindest rein optisch, in der City of London seine Finger drin? Ja, das ist das Haus Windsor Mountbatten. Und das war also die Queen und jetzt ihr Nachfolger König Charles. Auch wenn das nur in der Außenwirkung ist. Eigentlich viel zu sagen hatten die da nicht. Und auch der Papst hat natürlich seine Finger da drin. Die Vatikanbank ist mit einer der mächtigsten Banken gewesen, bevor man sie abgeräumt hat. Und diese Banker und diese Figuren, die werden jetzt aus dem Verkehr gezogen. Diese Häuser und diese Machtfaktoren verschwinden. Und das tun die zufälligerweise, das ist immer dieser reine Zufall, die tun das zufälligerweise ganz genau dann, wenn plötzlich ruchbar wird, dass die übergeordnete Schicht, in dem Fall der Jakob Rothschild und andere Rothschilds wie Evelyn de Rothschild und so weiter, dass die aus dem Verkehr gehen, dass die plötzlich sterben, dass deren Tod bekannt wird. Sagen wir mal lieber das, weil gestorben waren die schon vorher, aber und aus dem Spiel genommen waren die schon früher, aber das wird jetzt bekannt gemacht. Und dann ist die nächste Etage unten drunter dran. Vielleicht ist dem einen oder anderen von euch schon aufgefallen, dass es da ein Publikationsorgan gibt mit dem Namen Real Raw News. Und dass da manchmal merkwürdige Geschichten auftauchen von dem JAG Corps, also das ist Judicial Advocate General Corps. Das ist quasi die Militärjustiz in den Vereinigten Staaten. Und dass da also immer wieder berichtet wird, dass es Militärtribunale gibt und Exekutionen. Nun, das ist nicht die einzige Quelle. Es gibt auch noch andere Quellen, aus denen die gleichen Nachrichten kommen. Aber es mutet schon so ein bisschen märchenhaft an, wenn da die Rede ist, dass da viele Leute irgendwo verurteilt werden zur Hinrichtung und dann auch hingerichtet werden. Aber es ist tatsächlich so, es gibt ja sehr viele exterritoriale Militärstützpunkte bei den Amerikanern. Der bekannteste ist wohl Guantanamo auf Kuba. Und trotzdem, es gibt noch haufenweise andere. Und dort werden tatsächlich Militärtribunale durchgeführt. Das geht deswegen nicht auf amerikanischem Grund und Boden, weil ja, da ist ja diese Gesetzgebung im Weg, die in Friedenszeiten zumindest diese Tätigkeit von amerikanischer Militärjustiz auf dem eigenen Territorium untersagt. Aber die USA haben ja in ungefähr 1000 Stützpunkten rund um die Welt, Militärstützpunkte, die Möglichkeit, solche Prozesse überall durchzuführen, nicht nur auf Guantanamo. Und dann gibt es natürlich auch noch ein Stück Territorium, das nicht zu der USA, also zu den Vereinigten Staaten von Nordamerika gehört, das ist Washington D.C. Und auch dort haben wir ja merkwürdige Dinge gesehen, dass zum Beispiel plötzlich Gebäude abgeriegelt werden und man kann da nicht hin, man kann da nicht reingucken, da sind plötzlich Sichtschutzeinrichtungen aufgebaut worden und Webcams abgestellt worden und man weiß nicht so recht, was da überhaupt vorgeht. Und da Washington D.C. exterritorial ist und nicht zur USA gehört, wäre es durchaus auch denkbar, und das wird auch zum Teil kolportiert, dass auch dort Militärtribunale stattfinden, weil das eben genauso kein Territorium ist, das den USA zuzurechnen ist. Und deswegen gilt auch dort dieses Posse Comitatus-Gesetz nicht. Das ist dieses Gesetz, was den Einsatz des Militärs und der Militärgerichtsbarkeit im Inneren in Friedenszeiten verhindert. Nun, Real Raw News hat neulich berichtet, dass Oprah Winfrey hingerichtet wurde. Das war für Mitte Februar vorgesehen, wurde dann am 19. Februar durchgeführt. Und es ging um die Feuer auf Maui. Oprah Winfrey hat ja einen Milliardenbesitz und große Besitztümer auf Maui. Und sie hat die FEMA, das ist die Federal Emergency Management Agency, in ihre Grundstücke und Häuser reingelassen, um diesen Mordanschlag auf die Zivilbevölkerung in Maui durchzuführen. Und man hat das also filmisch dokumentiert. Man hat ihre eigenen Überwachungskameras angezapft. Man konnte also während des Gerichtsverfahrens ihr genau zeigen, dass sie also nicht wider ihren Willen, sondern ganz im Gegenteil mit ihrem Einverständnis und Mitarbeit in diese Sache verwickelt ist. Sogar, dass sie ihre Häuser und ihr Eigentum gegen diese Strahlenwaffen gehärtet hat, befestigt hat. Ja, da gibt es also eine Schutzschicht, die eine bestimmte Farbe haben muss, die diese Laserwaffen nicht absorbiert, sondern reflektiert. Und damit kann man verhindern, dass das eigene Haus abbrennt, während alle anderen Häuser ringsum kaputt gehen dabei. Und man hat ihr also all diese Aufnahmen gezeigt. Sie hat sie also erst bockig gestellt und gesagt, von mir erfahren Sie gar nichts. Dann hat der Anwalt von dem Jack Corps hat ihr gesagt, das brauchen wir auch gar nicht, und hat ihr einfach nur vorgeführt, was sie an Beweismaterial haben, und das war vernichtend. Und sie blieb aber sturig und hat gemeint, sie will mit Obama sprechen. Das stünde ihr zu. Und man hat sie dann korrigiert und gesagt, das steht ihnen zwar nicht zu, aber sie dürfen das trotzdem gerne machen. Hat ihr ein Mobiltelefon gegeben und sie hat dann eine Nummer eingegeben von Obama, von Barack Hussein Obama. Und zu ihrem Entsetzen hieß es dann, kein Anschluss unter dieser Nummer. Admiral Crandell, das ist der Richter, der diesem Tribunal vorsaß, hat sie dann aufgeklärt und hat gesagt, ja, also diese Nummer, die haben wir am Tag ihrer Festnahme eingestampft. Die wurde abgemeldet an dem Tag, wo wir sie festgenommen haben. Und ich entnehme daraus, dass also auch Barack Hussein Obama schon vorher aus dem Verkehr gezogen wurde. Die übergeordnete Schicht oberhalb von Winfrey wurde schon rausgenommen, aber mit Schauspielern ersetzt, auch immer noch die Nummer fürs Telefon oder so beibehalten, sodass also untergeordnete Leute da immer noch anrufen konnten, sich irgendwelche Marschbefehle abholen konnten oder irgendwas mit denen besprechen konnten und nicht gemerkt haben, dass eigentlich die wirkliche jeweilige Nummer da, in dem Fall jetzt Barack Hussein Obama, gar nicht mehr da ist, sondern schon längst eliminiert ist, schon längst rausgenommen ist und ersetzt ist mit irgendjemand, der so tut, als ob. Ja, wir sehen das ja auch an Biden. Bei Biden ist es bewusst so offensichtlich gehalten, dass also eigentlich jeder wissen und sehen müsste, dass der Mann nicht der Präsident sein kann. Das wurde ganz bewusst in dem Fall so offensichtlich gemacht, dass er zu früh inauguriert wurde, dass er mit 21 Schuss Salut aus drei Kanonen eine Beerdigungssalutbeschießung bekam auf Arlington und eben nicht ins Amt eingeführt, sondern beerdigt wurde. Und dann taucht da einer auf, der zwar so ein bisschen eine merkwürdige Ähnlichkeit hat mit dem Joe Biden von früher, aber eine ganz andere Kopfform, und plötzlich ist der dement und merkwürdig, und dann, man muss sich mal das Security Detail angucken. Wenn der irgendwo hinfährt, dann sind da drei Pappnasen dabei, die aufpassen, dass er nicht in den Gullideckel reinfällt. Aber da ist keine wirkliche Sicherheit. Wenn ich diesen Mann irgendwo über den Haufen schießen wollte, ja, das würde ziemlich einfach gehen. Währenddessen, wenn man sich mal anschaut, wie Donald Trump sich von A nach B bewegt, dann sind das Konvois von Fahrzeugen und Luftfahrzeugen. Da fliegen Helikopter mit, da sind 50 Fahrzeuge im Konvoi, da sind sogar Kampfjets unterwegs, und wenn der im Flieger fliegt und dann ist da ein Rudel von Kampfjets rund um den Flieger, da ist also gar nichts möglich, was da angestellt werden könnte. Außerdem ist er derjenige, der das Präsidialsiegel trägt und zur Schau stellt, und das ist ja verboten. für jemand, der kein Präsident ist. Also das ist so offensichtlich, dass er der Präsident ist. Man gibt sich ja unheimlich viel Mühe, ihn per Anklagen davon abzuhalten, wieder gewählt zu werden oder wieder gewählt werden zu können. Und wenn da tatsächlich er das präsidiale Siegel widerrechtlich führen würde, dann wäre doch das das Allernatürlichste, dass man sagt, das ist ein Hochstapler und den müssen wir aus dem Verkehr ziehen und der darf nie wieder Präsident werden. Aber das tut man nicht, weil er offensichtlich dieses Siegel zurecht trägt. Und mich wundert außerordentlich, wie überhaupt irgendwelche Amerikaner das noch nicht begriffen haben mögen. Die Deutschen, ja, wir kennen uns ja mit diesen Sachen nicht aus. Wir wissen nicht, was 3 Kanonen und 21 Schuss Salut auf einem Friedhof bedeuten. Aber die Amerikaner sollten das kennen. Aber wie gesagt, auch da ist so ein bisschen Trägheit und die brauchen auch ihre Zeit. Ja, ich wollte euch das jetzt mit dieser Winfrey mal erzählt haben, weil das zeigt, wie die Schichten abgebaut werden. Ja, da werden oben die Schichten abgebaut, werden ersetzt, sodass die unten drunter liegenden Schichten zunächst mal noch denken, die sind alle intakt, bis man dann an die geht und die auch rausnimmt. Und dann erst offenbart sich, dass die oben drüber schon lange fehlen. Aber jetzt zurück nochmal zum Abschluss zu unserer Reise nach Jerusalem. Also wir haben gesehen, es verschwinden Personen von der Bildfläche. Sehr wichtige, sehr reiche, sehr mächtige Personen verschwinden von der Bildfläche. Vorwiegend Könige und andere, die ganz wichtig sind, sehr reiche Leute und solche, die also die Finanzgeschicke dieser Welt auffällig lange und stark beeinflusst haben. Aber andere verschwinden nicht. Normalerweise kennt man ja diese Reise nach Jerusalem eigentlich nur als so eine Art Stühle-Roulette, wo kein Stuhl fehlt. Also typisches Beispiel. Jemand hat auf einem Stuhl gesessen und da ist er jetzt nicht mehr ganz so opportun und dann gibt man ihm eine andere Position. Und man hat das ja gesehen an dieser Person, der Zensursel. Die ist ja zunächst mal in irgendeinem, ich glaube, Familienministerposten gewesen und dann Verteidigungsministerposten und überall hat sie dann gewisse Schäden angerichtet und dann ist sie irgendwann nach Brüssel gekommen. Ja, und jetzt war im Gerede, dass sie irgendwann diese Organisation des Vergnügungsparks Nahtod von den G7-Bergen bei den G7-Zwergen da übernehmen soll. Aber das hat nicht funktioniert. Man will sie also offensichtlich weiterhin in Brüssel behalten. Und da hat es mit der Reise nach Jerusalem einfach nicht geklappt. Ja, auch der Stolperzwerg von dieser Nahtod-Vergnügungspark-Geschichte, der muss bleiben. Und auch bei uns finden Leute manchmal, dass doch besser zurücktreten sollte, aber es geht nicht. Irgendwie müssen die alle auf ihren Stühlen bleiben. Und da sehe ich dran, dass also in der Schicht oben drüber jetzt große Bewegung eintritt, so nach und nach sichtbar wird, dass die rausgenommen sind, schon lange. Aber die unten drunter, die müssen noch weiter ihre Gesichter dahin halten. Ob es jetzt wirklich die echten Personen sind, das wissen wir nicht. Viele Leute sagen ja, da tauchen immer so merkwürdige Ränder am Halsansatz auf und man hat den Eindruck, dass die Personen da eine Maske tragen. Kann durchaus sein. Möchte ich nicht völlig in Abrede stellen. Aber zumindest müssen sie diese Gesichter noch an der Stelle behalten, wo sie jetzt sind. Das heißt, die Reise nach Jerusalem wird hier noch nicht so gespielt, dass Sitzplätze verschwinden und dann auch Personen verschwinden. Ja, jetzt schauen wir erstmal an, noch einen kurzen Rückblick auf dieses Symbolism will be their downfall, also die Symbolik wird ihr Niedergang sein, und schauen uns an, was da wo für Farben und für Spielchen gemacht werden. Also wir haben es schon genannt, die Reise nach Jerusalem. Auch da ist schon Symbolik mit drin. Und wenn wir mal schauen, das Herrschaftsszenario von Zensursel ist ja eine blaue Fahne mit gelben Sternchen drin, derer da in der Zahl sind 12 wie die Stämme Israels. Diese Sternchen haben die 5 Zacken, die wir kennengelernt haben, als die 5 großen Willensbekundungen Satans. Das heißt, wir haben hier eine Sache, die hat Jerusalem mit im Spiel, sie hat die Farben Blau und Gelb im Spiel und die 12 Stämme Israels und die 5 Zacken Satans. Das Ganze ist sehr verwoben mit diesem Grenzland. Die einen nennen es Ukraine, die anderen Kokaine. Und auch da tauchen zufällig diese Farben Blau und Gelb auf. Ja, Blau der Himmel, Gelb das Land. Das ist der Herr der Lüfte, der über das Land herrscht. Der Herr der Lüfte ist die biblische Bezeichnung oder eine der biblischen Bezeichnungen für Satan. Satan möchte seine Herrschaft über das Land Erde von Jerusalem aus gestalten. Und jetzt sind wir wieder bei dem Kreisschluss. Ja, wir sehen, die Reise nach Jerusalem geht über die 12 Stämme Israel und der Tempelberg spielt da eine Rolle und die Farben Blau und Gelb spielen da eine Rolle und so weiter und so fort. Auch die vielen Waffen, die aus der Ukraine nach Gaza gekommen waren. Denkt mal da so ein bisschen drüber nach. Denkt auch darüber nach, dass anlässlich des Todes von Jakob Rothschild, der ja die originale Balfour Declaration in seinem Besitz hatte, auch diese Balfour Declaration wiederum zutage getreten ist und irgendwie in den Fokus gerückt ist. Schauen wir da mal kurz noch zum Schluss rein. Ich erspare uns jetzt aufgrund der Zeit, das erstmal auf Englisch und dann auf Deutsch vorzulesen und lese es gleich auf Deutsch. Diese Balfour Declaration heißt: Verehrter Lord Rothschild, ich bin sehr erfreut, Ihnen im Namen der Regierung Seiner Majestät die folgende Erklärung der Sympathie mit den jüdisch-zionistischen Bestrebungen übermitteln zu können, die dem Kabinett vorgelegt und gebilligt worden ist. Die Regierung Seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Einrichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina und wird ihr Bestes tun, die Errichtung dieses Zieles zu erleichtern, mit der Maßgabe, dass nichts geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nichtjüdischen Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und den politischen Status der Juden in anderen Ländern in Frage stellen könnte. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese Erklärung zur Kenntnis der zionistischen Weltorganisation bringen würden. Ihr ergebener Arthur Balfour. Nun, der Fokus, den ich setzen möchte, liegt auf dem Satz, dass nichts geschehen soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte der bestehenden nichtjüdischen Gemeinschaften in Palästina in Frage stellen könnte. Und an dieser Stelle seht ihr, dass diese Balfour Declaration im Inhalt schon nie wirklich umgesetzt wurde, sondern gebrochen wurde. Man hat die Rechte der nichtjüdischen Gemeinschaften in Palästina missachtet. Und damit ist natürlich das, was auf dieser Balfour Declaration begründet wurde, nicht rechtens und ungültig. Das muss man an der Stelle auch mal sagen, wie das ja jetzt durch den Tod dieses Mannes Jakob Rothschild auch ans Licht gerückt ist. So, damit will ich es für heute bewenden lassen. Denkt darüber nach, kommt zu euren eigenen Schlüssen. Geht auch mal dieser Sache mit dem Symbolismus nach, die Symbolik um den Vatikan, die Symbolik um so manche andere Sachen, auch die Symbolik um die City of London. Das ist sehr interessant und kommt da zu euren eigenen Erkenntnissen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.